Indem ich die Energie eines musikalischen Augenblicks in und an sich selber erfahre, indem ich mich in diesem Augenblick befinde und dessen Tendenzen wahrnehme, also so etwas wie den Willen des Materials, dessen Wachstumsenergie vage vernehme, indem ich also diese scheinbare Selbstaufgabe vollziehe, komponiere ich erst. Mit mir. Mein eigener Grundton färbt den Verlauf, sagt der Komponist Wolfgang Riem. Und ich schreibe mit der Hand wahnsinnig schnell und deutlich und das geht viel besser. Das hat auch mehr mit mir zu tun, der Fluss der Schrift und das alles, nicht? So, das bin ich, da fließt es aus meinem Schreibgerät sozusagen Lebensflüssigkeit, nicht? So, die äußert sich so. Lebensflüssigkeit. Wie fließt sie aus dem Schreibgerät? Vor allem aber, wie kommt sie überhaupt hinein ins Schreibgerät? Darum soll's gehen heute in der Musik unserer Zeit. Guten Abend, am Mikrofon Florian Hauser. Wie befreie ich als Komponist die musikalischen Gedanken aus dem amorphen Brei? Kompositionsmethoden sind das Thema. Wobei ich schon gleich mal einschränken möchte, nicht um Kompositionstechniken im eigentlichen Sinn geht es. Da könnte man eine Didaktiksendung machen, in der etwa die Methode der Komposition mit 12 aufeinander bezogenen Tönen erklärt wird oder technische Baupläne, was es alles gibt an technischen Möglichkeiten, Reihen, Steigern, Kontrastieren, Parallelführen, Wiederholen, Verdichten, Umkehren, Variieren, Brechen. Nein, ich möchte Sie lieber auf eine Art Kaleidoskop einladen und darauf die Sache von der anderen Seite her zu betrachten. Was brauchen die musikalischen Gedanken für eine Umgebung? Was brauchen sie für ein Vehikel, damit sie entstehen? Was haben Komponistinnen und Komponisten für Methoden, um sie freizulegen? Die Art und Weise, mit der ich mich als Komponist diesen musikalischen Gedanken nähere oder versuche, sie aus dem vormusikalischen Gedankenbrei zu extrahieren, wird ja einen Einfluss darauf haben, wie diese musikalischen Gedanken dann letztlich ausschauen oder sich anhören. Wenn ich langsam mit Papier und Stift vor mich hinschreibe, ist das etwas anderes, als wenn ich Computer, Samples, Loops benutze, Zufallsfunde womöglich noch multimedial arrangiere. Und im Gegenzug werden die musikalischen Gedanken das ihnen entsprechende Vehikel finden und formen. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, unser Schreibwerkzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Mit einigen Komponistinnen und Komponisten aus verschiedenen Generationen habe ich mich darüber unterhalten. Mit Annette Schmucki, mit Dieter Ammann, David Philipp Hefti, Johannes Kreidler, Roland Moser. Wie geht Komponieren? Ist das so, dass unser Schreibwerkzeug mitarbeitet an unseren Gedanken? David Philipp Hefti. Das ist nicht nur denkbar, das ist eigentlich auch die Regel. Also es gibt vielleicht bei mir zwei Extreme, dass ich ein Stück entwerfe, ich sage jetzt mal dramaturgisch entwerfe, ein sehr genaues Konzept erstelle und das dann mehr oder weniger umsetze. Wobei, wenn ich dann eben daran arbeite, mit dem Bleistift die Noten zeichne, dann verändert sich das dann schon ständig. Aber das andere Extrem ist eben, dass ich einfach mich vors leere Blatt setze und ich weiß, jetzt muss ich ein Streichtrio oder darf ein Streichtrio komponieren. Ich beginne tatsächlich bei Null und lasse mich dann, wie soll ich sagen, von den Ideen, aber tatsächlich auch vom Bleistift leiten. Also es ist schon so, dass alles, was in meinem Kopf ist, das fließt dann durch die Hand aufs Papier, aber die Hand kann die Gedanken schon sehr, sehr beeinflussen. Das ist bei mir, das ist ein schönes Wechselspiel, finde ich. Und Wechselspiel auch, dass das Stück eine ungeahnte Kraft entwickeln kann, dass es dem Komponisten als eigenständige Macht entgegentritt, sich sogar mal als stärker erweisen kann, dass es von einer plötzlich erkannten musikalischen Logik her den Komponisten in eine Richtung zieht, die er vorher gar nicht gesehen hat? Ja, Tatsächlich ist es heute so, ich muss sagen, früher, vielleicht vor 15 Jahren, da habe ich eben diese Konzepte eins zu eins umgesetzt, egal wie die dann geklungen haben. Auch wenn es für mein Ohr irgendwelche Passagen drin waren, die mich jetzt nicht so befriedigt haben, habe ich gesehen, doch, das Konzept ist gut, also lasse ich das drin. Jetzt, man wird natürlich mit den Jahren erfahrener, reifer und heute lasse ich mir sehr oft von der Komposition oder lasse ich mich vom Werk führen, sage ich mal. Das heißt, das Konzept ist zwar da, es ist vielleicht nicht mehr so stur wie früher, damit einfach eben, ja klar, damit ich selber noch eingreifen kann, aber damit auch, ja, wie soll ich sagen, tatsächlich, dass das Werk mich zu führen beginnt. Das Cellokonzert von David Philipp Hefti, komponiert 2010, hier gespielt von Thomas Großenbacher Cello und dem Zürcher Tonhalleorchester unter David Zinman. Ich möchte Ihnen mal einen grausam wunderbaren Satz vorlesen, von Heinrich von Kleist. Ein Satz übrigens mit 11 Kommata, der geht so. Aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fernher in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem Anfang nun auch noch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus, dergestalt, dass die Erkenntnis zu meinem Erstaunen mit der Periode fertig ist. Sie haben leider den Nachteil, dass Sie ihn nur hören können, diesen Satz, und nicht nochmal und nochmal lesen und sehen, Kleist über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fernher in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus, dergestalt, dass die Erkenntnis zu meinem Erstaunen mit der Periode fertig ist. Was ist das? Das Vertrauen ins eigene Unbewusste nimmt also zu? David Philipp Hefti. Auf jeden Fall. Und es ist irgendwie auch eine Frage des Mutes. Ich meine, es ist für mich sehr viel schwieriger, mich einfach vor das leere Blatt hinzusetzen und dann mal sagen, jetzt leg los. Ist viel schwieriger, als wenn ich mir ein Konzept erarbeite, wo ich genau weiß, wo sind ungefähr die Höhepunkte, wie sind die Formabschnitte. Also es ist, ja, es hat schon auch eine mutige Komponente, bei mir jedenfalls. Thank you. Nochmal David Philipp Hefti, die Guggisberg-Variationen mit dem Amar-Quartett. Wo ist der Mut beim Komponieren? Auseinandersetzungen finden nicht zwingend auf dem Papier statt. Beethovens Skizzenarbeit ist nicht das einzige Modell. Oft genug findet der Kampf vorher statt, im Vorfeld und im Inneren. Annette Schmucki. Ja, den Kampf, den gibt es natürlich schon, aber dieses Klischee von diesem Ringen, im Moment sich Töne ausdenken, das kenne ich nicht, weil bei meiner Musik sicher schon sehr viel vororganisiert ist und das Ringen eigentlich an einem anderen Ort stattfindet. Also nicht am Tisch selber, da schreibe ich dann meine Noten auf oder meine Konzepte, aber eben viel früher. Also wie kann ich eine Idee umsetzen, in Musik setzen, also abstrahieren heißt das auch. Ja, dort findet vielleicht ein Ringen statt. Ich arbeite immer mit Sprache. Also seit ich denken kann, sind die Wörter, Wortlisten oft mein musikalisches Material. Und dieses Erfinden oder Finden dieser Wörter, das Zusammenstellen dieser Wörter, so beginnt meine Arbeit. Die Komponistin Annette Schmucki. Kennt sie Kreativitätsstrategien? Braucht es die? Also eine Strategie habe ich wahrscheinlich keine. Die entwickle ich halt von Stück zu Stück wieder neu. Also nicht, dass ich jetzt weiß, wie das, dann nehme ich diese Wörter, dann suche ich nach den Formanten der Vokale und dann mache ich das oder das. Oder so verallgemeinert kann ich das nicht sagen. Aber was mich interessiert an den Wörtern oder an Wortpaaren oder egal, einfach an Wörtern sind, ist diese Art, dass jedes Wort eigentlich als sprachliches Phänomen ein Klumpen ist, so ein ganz zentripetales Ding, weil es geht ja um die Bedeutung dann, man stellt sich was vor und das Wort hat keine Ausdehnung und mich interessiert es jetzt, dieses Wort zu musikalisieren, also als Musik zu verstehen und ihm einen Raum zu geben eigentlich. Eine Ausdehnung, eine zeitliche und auch eine klangliche, also quasi horizontale und vertikale Ausdehnung. Und das ist eigentlich mein Grundinteresse und das ist meine Leidenschaft, Sprache mittels Sprache auszuhebeln eigentlich so. Nicht indem ich die Wörter zerstöre oder sie auseinander schnipsle oder so, sondern sie eigentlich bei sich zu lassen, aber wie aufzublähen, was anderes daraus zu machen. Klar, wir können alle über eine Technik sprechen, aber was Sie meinen ist, was ist denn dieser springende Punkt? Wieso mache ich das überhaupt? Und wie geht es weiter? Eben diese Brücken, wo beginnt sich etwas zu bewegen? So, ja, genau. Ich schaue so lange drauf oder ich klopfe so lange drauf auf diesen Gegenstand Wort und von möglichst verschiedenen Richtungen her mal gar nicht so begeistert, sondern wirklich sehr systematisch klopfe ich das alles ab und dann irgendwann kommt ein Punkt, wo mir das Material entgegenkommt. Komponieren wie ein Specht, bis es antwortet aus dem Baum. Ja, genau. Ja, irgendwie so. Ich klopfe einfach überall drauf und plötzlich verändert sich was in dieser Materie. Also da bricht etwas auf. Sag jetzt mal als bildlich gesprochen, da quillt etwas heraus, da kommt etwas auf mich zu, was ich nicht denken könnte von mir aus. Also das Material durch dieses Klopfen bewegt sich und es gibt einen Moment, wo ich wo mir eine Richtung gezeigt wird. Das tönt jetzt fast esoterisch, aber die Arbeitsweise ist gar nicht so, sondern wirklich sehr systematisch, sehr unbeteiligt, was die Emotionen oder so angeht oder was meine Absicht angeht. Also eigentlich fast absichtslos. Vielleicht ist ein Vertrauen da, dass da schon was passiert mit mir und diesem Wort zwischen uns irgendwie. Und dann mache ich einfach meine Arbeit wie eine Handwerkerin, klopfe da und schaue die Etymologie an oder die Struktur oder die klingenden Konsonanten oder die, was auch immer. Es ist eigentlich ein etwas tun und gleichzeitig ein Abwarten. Ich tue etwas und warte. Ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren viel mit so Worttürmen gearbeitet, also so Schichtungen von Wörtern. Und wenn man das ja auf dem Papier sieht, sieht man ja doch jedes einzelne Wort. Wenn das aber in Klang umgesetzt ist oder wenn alle Wörter eben gleichzeitig erklingen, sei es das instrumental oder einfach gesprochen, gibt es ja nur noch so einen Klumpen, sehr undifferenziert. Und da habe ich lange immer auf diese Blätter geschaut und da war ja alles sehr klar und eigentlich ein Miteinander, das ich aber mit den Augen in jedem Fall auch einzeln betrachten kann. Und erst bei diesem Übersetzungsversuch wurde mir klar, dass ich mit so einem Klumpen arbeite und nicht mit so einer schönen Säule, die klar gegliedert ist. Und dieser Klumpen, das hat mich dann in dieser banalen Erkenntnis, die aber halt gar nicht so banal ist, weil ich mich ganz lange nur mit diesen Blättern beschäftigt habe, also mit schriftlicher, also aufgeschriebener Sprache, dieses Umsetzen oder die Vorstellung, das klingt jetzt alles miteinander, da ist wie etwas passiert, dass ich gesagt habe, genau, mit dem arbeite ich jetzt, mit diesem Undifferenzierten und in diesem Undifferenzierten eine Differenzierung finden. Wie viel Zufall steckt in einer Erfindung? Es hat ja immerhin Künstler gegeben, berühmte und weniger berühmte, die meinten, das Erfinden sei nicht das Problem, nein, eher das Finden. Wie Picasso, ich erfinde nicht, ich finde, hat er gesagt. Könnte es sein, dass es beim künstlerischen Schaffensprozess weniger darum geht, dass man alles im Kopf fertig vorformuliert hat, ausgearbeitet hat, erfunden und geordnet hat, sondern mehr darum, dass Mann oder Frau zuversichtlich sein kann? Davon hatten wir es vorhin ja schon kurz. Im Wissen, dass man auf dem spannenden Weg, auf den man sich jetzt begibt beim Komponieren, verschiedenen Dingen begegnen wird, zufälligen, spannenden Dingen, bei denen man dann sicher sein kann, sie entsprechend gewinnbringend und künstlerisch sinnvoll zu verarbeiten. Wie viel Zufall steckt im Komponieren? Da gibt Roland Moser folgende Antwort. Ich arbeite direkt mit dem Zufall. Der Zufall ist für mich ein Kollege. Ich habe strenge Verfahren, die ich anwende. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel mit der Zahl Pi gearbeitet, also mit diesen Kommastellen. Ich habe ein Buch mit 1 Million Ziffern. Und ich lese manchmal darin wie in einem Krimi. Ich lache manchmal laut raus, da gibt es so komische Dinge drin. Zum Beispiel, plötzlich sehe ich nur noch Zahlenpaare. Die häufen sich also absolut ungewöhnlich über eine gewisse Zeit, dann verliert sich das wieder. Und dann habe ich plötzlich das Gefühl, jetzt habe ich so lange keine 7 mehr gesehen und ich zähle dann irgendwie nach, wo ist die letzte 7 gewesen. Dann sind das vielleicht 80 Zahlen her, dass die nicht vorgekommen ist. Es gibt plötzlich eine Abwesenheit oder es kommen eine Menge Nullen plötzlich daher. Und so, das ist überhaupt nicht eine regelmäßige Landschaft. Und das hat mich immer unheimlich fasziniert und ich nütze das aus. Ich habe ein ganzes Stück, das heißt Bivant, geschrieben für Klavier und Bläserquintett. Also heißt natürlich auch Piano et Vent auf der einen Seite, aber es ist auch Pi und Winde dabei, nicht? Also Pi, Winde, also für mich ist wie ein Wind drin, also ein der nicht immer von der gleichen Seite weht in diesen Pi-Zahlen. Das finde ich unglaublich faszinierend. Zufall? Ist das ein anderes Wort dafür, dass das Stück immer stärker ist als man selber? Wie antwortet Dieter Ammann darauf? Muss man sich jedes Mal wieder eingestehen, dass das Stück ganz große Kräfte entwickelt, denen man ganz nackt gegenübersteht? Das Stück selber sagt, ist ja nett, dass du, Komponist, dir vorgestellt hast, dass ich, das Stück, an dieser Stelle dort und dort hinzugehen habe. Aber ich tu's nicht. Also braucht Musik den Komponisten als Katalysator, damit sie sich wie ein eigenständiges Wesen entwickeln kann, die Musik. Und es braucht gleichzeitig den Komponisten, der an verschiedenen Wegkreuzungen eingreift und sagt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Stimmt das? Geht das? Das tönt gut, klingt allerdings für mich nach, als ob ich diese Musik irgendwo wüsste, wo sie wäre, und ich müsste sie nur schürfen, so quasi. Oder wenn du die Stelle weißt, wo der Diamant liegt, dann musst du dann nur noch dorthin und das Ganze ans Licht der Welt zerren. So leicht geht's mir nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich manchmal auch ans Instrument gehe und einfach lange herumspiele, herumexperimentiere, dann mit gewissen Tonhöhen, die ich mir gegeben habe, oder mit einer Klanglichkeit, die sich aus einem Takt heraus ergeben hat. Oftmals sind es wirklich nur ganz vage Vorstellungen, die nur über ein paar Sekunden tragen. Eben zum Beispiel aus dem Einklang möglichst vielschichtig chromatisch in einen weiten Klang hinein komponieren. Das ist ein Weg, oder, den ich mir so manchmal geben kann, so quasi Prozesse, die dann aber natürlich auf tausenderlei Arten auskomponiert werden könnten. Und dann im Kleinen muss ich dann das Ganze doch widersetzen. Oder du möchtest gerne aus einem polyrhythmischen Geflecht in einen homorhythmischen Zustand hineinkommen. Kann man über eine halbe Stunde machen. Das gibt es natürlich in der neuen Musik, dass eine Idee ein Stück ausmacht, mehr oder weniger, oder einen Formteil ausmacht. Und bei mir weiß ich im Vornherein nicht, ob ich das jetzt in 3 Sekunden dann erledigt habe. Ich meine jetzt nicht die Arbeitszeit, sondern die Zeit, die verstreicht, um seinen Prozess dann anzuhören. Oder ob das vielleicht doch eine halbe Minute oder eine Minute dauert. Und ich glaube, vielleicht ist es eben genau das, dieses Unsichersein und dieses permanente Suchen, das mich eigentlich am Komponieren wirklich reizt. Weil sonst müsste ich nicht unbedingt im Idiom zeitgenössisch komponierte Musik mich ausdrücken. Als Musiker zum Beispiel mache ich ja gerne ganz einfache, chorusgebundene Musik oder sogar groove-mäßige Musik, die sich über einen Akkord erstreckt, modal, dann über mehrere Minuten. Ich glaube einfach, dass das Spannende am Komponieren ist für mich eben dieses, es ist so noch nicht da und ich muss das jetzt irgendwie mir erarbeiten. Thank you. Kompositionsmethoden auf SRF 2 Kultur in der Musik unserer Zeit oder Annäherungen an das Thema, wie geht das, das Komponieren. Das Werk, das eine ungeahnte Eigendynamik entwickelt und einen in eine Richtung drängt. Für Annette Schmucki ist genau das der Reiz an ihrer Arbeit. Ja, genau. Ich finde das eigentlich, das ist eigentlich, was es ausmacht, dass ich Komponistin bleibe. Ja, man wählt mal einen Beruf und ich glaube, ich hätte auch ganz viel anderes sein können. Aber das finde ich wirklich das Aufregendste am Komponistin sein, dass es eben mehr ist als ich selber. Dass etwas geschieht, dass ich, obwohl ich sehr gerne alles ganz gut, ganz genau steuere, dass etwas geschieht, das ich nicht mehr steuern kann. Und dass etwas eigentlich stärker ist, als was ich denken kann, was ich erfinden kann. Und dass das so eine, das ist eigentlich so, Jörg Frey hat mal gesagt, Klänge zu Verbündeten machen. Und ich finde das sehr schön, also ich würde jetzt das Wort Verbündete nicht wählen, aber eigentlich ist es das. Also man hat da einen Klang und der ist einfach ein Klang. Und da klopft man so lange dran, bis eigentlich eine Art, jetzt wieder ein Wort, das ich lieber nicht gebrauchen würde, eine Beziehung entsteht. Also es ist wirklich das Material und mein Hirn gehen da irgendwas ein. Und das bin nicht einfach ich, die das Material formt, sondern es ist wirklich so ein Wechselspiel. Wenn sich das Außen und das Innen auf eine rätselhafte Weise potenzieren. Da sagt Roland Moser: Ich habe nicht das Gefühl, dass ein Stück ganz zwangsläufig so herauskommen muss, wie es herauskommt. Ich denke, da gibt es oft andere Möglichkeiten. Man wählt eine und stellt dann fest, dass man Glück gehabt hat. Aber der Partner ist nicht so zuverlässig. Ich habe ihn ja schon selbst gemacht, nicht? Also das kann ich ja nicht verleugnen. Und ich habe die Unterlagen, was ich daraus ziehe, irgendwie, das habe ich vielleicht auf den Weg geschickt. Und jetzt habe ich aber damals noch nicht genau gewusst, was alles mir erwartet. Und dann gibt es eben Enttäuschungen und es gibt auch unglaubliche Überraschungen manchmal. Roland Moser nutzt den Zufall nicht immer, aber manchmal, je nachdem, nutzt den Zufall als Quelle der Inspiration. Was danach passiert, hat mit dem Zufall nichts mehr zu tun. Dann kommt die genaueste Ausarbeitung. Aber wie? Da ist natürlich dann auch etwas Handwerk dabei. Ich meine, Beethoven hat auch nicht die Tonleitern erfunden und Mozart, die hat es lange gegeben und er musste die dann nicht mehr konstruieren, aber wir haben das nicht mehr so, nicht? Also diese Fertigprodukte, mit denen die gearbeitet haben, die sind etwas zerschlissen oder aufgelöst oder so oder wir nehmen sie dann wieder hinein, aber das ist nicht mehr dasselbe. Wichtig ist, dass man eine konstruktive Basis findet, die einem trägt ein bisschen, die einen aber nicht behindert. Und dann sind solche Dinge manchmal schön, wenn man sozusagen am Tisch einen Partner hat, der einem etwas offeriert. Und ich kann sagen, nein, das will ich nicht. Oder das interpretiere ich um oder so. Das ist etwas, was hin und her geht. Man kann nicht nur komponieren, ist nicht eine Einbahnstraße, wo man einfach alles von innen nach außen befördert, sondern da muss was von außen hineinkommen auch. Das dann wieder auf das trifft, was innen schon ist. Und das damit entweder in einen Konflikt kommt oder in eine Steigerung. Und diese Momente, wo sich das dann irgendwie auf eine rätselhafte Weise potenziert, dass es ganz stark wird, das sind große Erlebnisse. Wie ist das bei einem Komponisten wie Dieter Amann? Er weiß nie, wo er herauskommen wird, oft nicht einmal, von wo er losgehen kann, wie in einem extrem verwinkelten Labyrinth, bei dem nur jeweils ein winziger Ausschnitt oder auch die nächste Wegkreuzung nur sichtbar ist. Was danach kommt, wer weiß. Eine Vogelperspektive, aus der das ganze Gelände sichtbar ist, nein, das gibt es nicht. Schritt für Schritt muss er sich vortasten. Das Gegenbild hat der Komponist Wolfgang Riem für sein Komponieren mal formuliert, als er von grell erleuchteten Wegen und Verbindungsbrücken sprach, die von der kombinatorischen Fantasie freigesetzt und angeboten werden. Mein Zustand bei der Arbeit, sagt Riem, ist einer der gleichzeitig ruhigen und rastlosen Überhelle. Bei Dieter Ammann ist das anders. Grell erleuchtete Wege, Verbindungsbrücken, oh nein. Das würde ja heißen, dass die Erscheinung in ihrer Totale plötzlich da ist und man sie quasi nur noch ergreifen muss, die Gelegenheit, und sie umsetzen in Noten. Bei mir ist es oftmals so, dass ich aus einem Impuls heraus versuche, diesen musikalischen Impuls weiterzutreiben. Also ich kann ein Beispiel geben. Ich habe eine ziemlich lange Phase des Nicht-Komponierens gehabt, zum Beispiel vor Après le Silence, diesem Klaviertrio. Und irgendwann mal musste ich einfach beginnen. Und ich hatte keine Ahnung wie, und ich habe einfach mal gesetzt, badab. Das war das Einzige, was da zu Beginn dieses Stückes stand. Und aus diesem badab ergibt sich zum Beispiel als nächstes da badab. Also so quasi, es sind assoziative, nicht Ableitungen, man kann ja noch nicht ableiten, wenn man noch nichts hat, aber es sind assoziative Ergänzungen, die ich vorantreibe, meistens aus einem ganz kurzen oder kleinen Kern zu Beginn. Und von daher ist es dann eben auch so, dass sich die Musik ziemlich schnell ändern kann, weil ein Paprappi, zum Beispiel diese zweite Erscheinung, führt wieder zu einer anderen Ableitung, oder? Ich gehe dann also nicht mehr zurück oder bleibe nicht daran, sondern ich weiß jetzt nicht mehr, was als Drittes kommt dort, aber ich weiß einfach noch, dass ich dieses Paprapp sofort mikrotonal angefärbt habe, und das wiederum hat mich zum Beispiel zur Verwendung des 11. und 13. Obertones geführt, aber das war nicht geplant, sondern das hat sich irgendwie aus der Beschäftigung mit diesem Anfang heraus ergeben. Après le Silence, das Klaviertrio von Dieter Ammann. Nach der Stille ist ja schön und gut, aber wie ist es mitten in der Stille, wenn das Werk nicht antwortet? wenn man so viel verliert und nicht hinterherkommt mit dem Aufschreiben der empfundenen, gefühlten, gesehenen, gewussten Lösungen? Wenn das Werk zu schnell ist? Annette Schmucki, kennt sie das? Ja, es verschwindet ganz viel wieder. Und dieses Packen und Aufschreiben gelingt ja auch nie ganz. Es ist mehr ein Empfinden von Kräften oder so. Aber nicht, also Kräfte physikalisch meine ich das nicht irgendwie. Also wirklich so am ehesten mit Kräften, also mit Energien oder so zu vergleichen. Da zieht etwas, da stößt etwas ab, da ist viel Gewicht, da ist wenig Gewicht. Also sowas, so ein Empfinden habe ich. Und eigentlich würde ich sie am liebsten dabei belassen. Weil jede Art Umsetzung, wie ich das dann auch tue, das entspricht ja dann nicht mehr diesen Kräfteverhältnis. Ich hatte dann eine Zeit lang, wollte ich wirklich aufhören zu komponieren, weil ich fand es so übel. Dieses Verlieren immer. Man verliert so viel dabei. Und jetzt, aber das hat sich jetzt wieder geändert, weil eigentlich, ja, vielleicht bin ich weniger überheblich in Zwischenzeit. Eigentlich ist es ja auch schön. Es ist einfach, was wir Menschen tun. Ich meine, was ich jetzt, also ich kann ja, natürlich verliert man immer so ein etwas einen vorsprachlichen Traum oder sowas, wenn man es hierher bringt. Aber das ist ja gerade das Spannende, das ist auch ein Spiel. Wie viel schaffe ich wirklich zu formulieren, dass es möglichst nahe an diese Idee kommt? Oder Idee, oder eben an dieses auf mich Einwirken des Materials, dass ich dann zu einer Idee forme. Schon wenn ich eine Idee draus mache, ist es ja eigentlich schon abgekaltet. Und wie macht sie das, um möglichst viel von dem Vorsprachlichen zu retten, um möglichst wenig das Problem des Lost in Translation zu haben? Es ist vielleicht wie so ein Oszillieren zwischen dem total drin sein und dem Betrachten von außen. Weil ich muss sie ja von außen betrachten, dass ich mich quasi vom Gegenstand ein bisschen entferne, um ihn überhaupt erfassen zu können. Sonst bin ich ja irgendwie drin. Also ist das so, meine Technik, das ist ja jetzt aber etwas total nicht Rationales, also ich weiß nicht, ist einfach so ein ganz schnelles Oszillieren, ein Hin- und Hergehen, so ein Switchen eigentlich zwischen zwei verschiedenen Orten. Also ich versuche total drin zu sein in diesem Geschehen, von diesen Kräften oder was das ist, in diesen Sprachklumpen, sage ich jetzt mal in meinem Fall, und dann wieder ganz nüchtern das zu betrachten und das zu, ja, es sind zwei verschiedene Zustände. Ich arbeite eigentlich sehr lange ohne Noten und ohne musikalische Niederschrift. So. Ich schreibe sehr viel, Texte halt, was ich denke, schreibe ich auf. Also das ist dann am Computer. Ich mache auch Zeichnungen, ich mache ganz viel anderes als Musik. Und dieses Domestizieren, das geschieht eigentlich erst ganz am Schluss. Das ist eine ganz kurze Phase. Ich mache dann auch nicht Skizzen, ich schreibe dann immer gerade die Reihenschrift auf. Ich weiß dann schon ziemlich genau, was es ist. Aber diese Phase vorher, das ist wirklich ganz viel so Lesen, Schreiben, Träumen, auch nichts tun, aus dem Fenster starren. Ich mache manchmal Skulpturen oder Fotos oder irgendwas, was ich gerade brauche. Also eher nicht mit Bleistift und Papier. So. Bei David Philipp Hefti ist das ähnlich. Kein beethovensches Ringen mit den Ideen auf dem Papier. Die Arbeit findet, auch wenn das bei ihm eine ganz andere Arbeit ist als bei Annette Schmucki, vorher statt. Allerdings geht er manchmal dazu ans Instrument. Es ist genau so. Also es findet praktisch alles im Kopf statt, wenn irgendwas mein inneres Gehör übersteigen soll, dann setze ich mich ans Klavier. Ist halt auch nicht immer eine Hilfe, gerade wenn man in Vierteltönen oder noch kleinen Intervallen oder mit Geräuschen arbeitet oder denkt, dann hilft das Klavier nicht mehr viel. Aber ich würde sagen, der größte Teil findet in meinem Kopf statt und ab und zu nehme ich das Klavier zur Hilfe. Gibt's sowas noch wie das Beethovensche Ringen mit den Ideen auf dem Papier für Vertreter der jüngeren Generation? Der Komponist Johannes Kreidler sieht das nüchterner und doch auch wieder idealistisch zugleich. Na doch, das gibt es natürlich schon. Der Kampf um Ideen und das Ringen um eine Form und das Ausquetschen des eigenen Hirns, das sind schon Tatsachen der kreativen Arbeit, denke ich. Ob man da jetzt Haare raufend am Tisch sitzt oder Drogen nimmt oder Sport macht, da gibt es verschiedene Typen oder Strategien oder auch einfach Fälle. Also man kann damit ja durchaus auch professionell, würde ich sagen, umgehen. Also zum Beispiel, es gibt ja sowas wie Kreativitätsstrategien. Also ich habe mich da zum Beispiel wirklich in der Literatur kundig gemacht, was es da so gibt, wie man eben mit bestimmten Techniken da seine Assoziationen versucht zu fließen lassen, aber irgendwie auch festzuhalten und so und dann zu verfeinern oder dann wieder zu öffnen. Das kann man schon ein Stück weit professionalisieren und dann hat man natürlich auch die Erfahrungswerte, dass man weiß, jetzt das ist jetzt irgendwie, jetzt stehe ich vor einer Frage, die kann ich irgendwie nur lösen, dafür muss ich gut ausgeschlafen sein und dann morgens aber ran und dann gibt es da mal Sachen, am besten trinkt man über die mal doch zwei Gläser Wein und da kommt man auch in einen bestimmten Modus. Oder ich habe auch immer wieder zum Beispiel im Zug irgendwie ganz gute Ideen, wenn man das sowieso als einen gewissen meditativen Zustand begreift, wo man so etwas bewegt und geschaukelt wird und irgendwie mal draußen ist aus seinen eigenen vier Wänden. Das ist auch mal ein Modus, der das Hirn nochmal ein bisschen anders stimuliert. Bei Johannes Kreidler wird etwas sichtbar, was seit einiger Zeit kontrovers diskutiert wird. Komponiert die junge Generation oder ein Teil der jungen Generation heute anders? Ein Künstler hat so eine gewisse Grundexpressivität sozusagen. Der kann einen Stift in die Hand nehmen und dann geht der Seismograph irgendwie aus dem Bauch heraus schon los. Darauf kann man sich verlassen und darauf irgendwie ein ganzes Lebenswerk vielleicht gründen. Mir würde das nicht reichen oder ich finde es, das gibt nicht dann noch die Tendenz zu Klischees oder sowas. Personalstil oder situationsgerechtes Handeln? Wobei das Handeln von Situation zu Situation anders ausschaut. Man muss halt, ich denke, schon viel in sich aufnehmen, viele Informationen irgendwie verfügbar haben, die man dann eben kombinieren kann. Das ist natürlich eine alte Weisheit, dass Originalität und Innovation ist eigentlich fast immer irgendwie die Kombination, die von etwas, was schon gibt, aber in dieser Kombination eben noch nicht aufgetreten ist. Und dafür muss man hier erstmal ein großes Repertoire parat haben und dann halt versuchen, im Kopf zu verbinden. Aber zum Beispiel auch, ich helfe mir zum Beispiel auch sehr mit dem Computer, zum Beispiel mit Zufallsgeneratoren, dass ich mir einfach irgendwie eine ganze schon eine Menge an Klängen zum Beispiel, die ich irgendwie anordne und sozusagen erstmal sozusagen von Hand komponiere am Computer. Und dieses Ergebnis, das lasse ich dann aber nochmal vom Computer remixen mit Zufallsparametern, sollen die Tonhöhen, die Rhythmen, was weiß ich, die Lautstärken und so weiter, Positionen verändert werden. Und so kommen dann neue Kombinationen zustande. Das kann man vergleichen mit der Evolution. Das ist natürlich die Evolution durch Mutation und Selektion sich fortbewegt. Und so kreiere ich am Computer dann eben auch sozusagen Mutationen. Und die Selektion ist dann wiederum einfach mein Ohr. Ich höre mir das eben an, was der Computer daraus macht. Und da gibt es dann vielleicht ein paar Stellen, ein paar Kombinationen, die mir gefallen. Die picke ich mir dann raus. Und als nächstes mache ich dann lauter Varianten nur von dieser einen Stelle. Und das ist dann sozusagen wie in der Evolution sozusagen eine neue Tierart zum Beispiel entstehen würde, dass sich eben irgendeine Mutation als einen sozusagen Überlebensvorteil erweist und sich das sozusagen schält sich heraus, das überlebt erstmal und entwickelt sich dann weiter. Wird hier so etwas wie eine andere Auffassung des Begriffs Komponieren deutlich? Vielleicht ist es ja Zeit für freches, virtuoses, vielschichtiges, vordergründiges. Zeit dafür, dass eine junge Komponistengeneration den verstaubten Konzertbetrieb aushebeln will, durch die Vielfalt der digitalen Möglichkeiten. Und das Komponieren auch heraustragen will aus dem stillen Kämmerchen. Es braucht natürlich schon ein Stück weit den geschützten Raum und die einsame Arbeit. Die Notwendigkeit, die sehe ich heute schon. Aber es ist halt natürlich zum Beispiel an einem Gerät wie dem Computer, mit dem ich vernetzt bin in alle Welt, dann doch sofort, wenn ich es wieder will. Und insofern arbeitet man damit natürlich auch. Also was ich zum Beispiel durchaus auch praktiziere, ist, dass ich, bevor ich ein Stück dann wirklich fertig habe, dass ich gewisse Ideen schon mal, um jetzt ein hässliches, neumodisches Wort zu verwenden, evaluiere. Dass ich einfach mal schon mal ein paar Teile, ein paar Ideen irgendwie vorstelle, sei es, dass ich das Freunden schon mal zeige, oder sei es auch, dass ich da auf Facebook oder sowas mal eine Idee schon mal mitteile und ein bisschen an Reaktionen erwäge, ob daran was dran ist, ob das irgendwie einen Sinn hat, ob das verstanden werden kann. Also solche Techniken, die kann man natürlich heute da auch verwenden. Ich ziehe mir sehr viel Inspiration aus anderen Medien, vielleicht mehr als von Musik selber, weil man eben da dann sozusagen Ideen, ich sage jetzt nicht klauen, sondern übernehmen kann, eben transferieren kann. Heutzutage doch sehe ich da viel Potenzial, Dinge, die es vielleicht schon in der bildenden Kunst, bei Performance oder sowas oder Video gibt, die dann zum Beispiel in Musik zu übertragen, ein Stück weit. Ja, durch solche Transfers kommt auch wieder, das ist insofern dann nicht nur ein Klau, weil es dann darum im Medium der Musik wieder was Eigenes wird. Umgekehrt interessiert es mich dann aber auch eben Musik wiederum ein Stück weit in andere Medien auszuweiten zumindest, weil erstens ist es heute halt viel leichter möglich eben wiederum am Computer, dass man dann zum Beispiel auch Video nutzt. Und es ist ja zum Beispiel Video auch ein zeitbasiertes Medium. Also ich kann eben auch Rhythmen mit dem Medium des Videos artikulieren. Oder das ist heute irgendwie immer noch deutlicher, dass eben auch das Musizieren an einem Instrument, dass es eben auch eine Performance ist. Und dass man die performativen Aspekte eben dann auch mehr noch in Betracht ziehen kann. Und auch das ist dann aber auch ein Innovationspotenzial, was darin liegt. Vielleicht muss Komponieren nicht mehr unbedingt schöpfen, geniales Erfinden bedeuten, abgeschieden von der Welt, sondern finden, gestalten, arrangieren. Da wird die Performance auf der Bühne ungleich wichtiger. Da ist kein althergebrachter Wahrheitsanspruch mehr und Kunst sucht nicht mehr den Kontakt zum Transzendenten, sondern da geht es um schnelle, direktere, diesseitigere Eingriffe ins Hier und Jetzt. Da geht es vornehmlich um die Synthese von alltäglichen akustischen Erfahrungen, multimedial und im Verbund zwischen Musik, Bild, Aktion. Die Tonspur allein ist vielleicht armselig, aber auch unwichtig. Es gibt keine eigentliche Sphäre der Musik mehr. Wenn sich die Gesellschaft durch die digitale Revolution verändert, verändern sich auch die Ästhetiken und damit auch das Verständnis von Komposition. Bewusst geprägt oder unbewusst geprägt und gefiltert durch das popgeprägte Hören. Junge Komponistinnen und Komponisten haben diese Sozialisation alle durchlaufen. Vielleicht will Musik heute der bildenden Kunst, dem Theater, endlich näher werden, wo Gegenwartsbezüge schon lange viel wichtiger sind. Vielleicht ist es mal Zeit, dass sich eine jüngere Generation distanziert von der absoluten Musik hin in Richtung einer neuen vordergründigen Diesseitigkeit. Dass sie schneller wird, leichter und genauso schnell veralten kann wie die Speichermedien, auf denen sie eine Zeit lang festgehalten wird, die Musik. Dass sie keinen Anspruch mehr erhebt auf Haltbarkeit. Ist das noch Kunst? Fragen zornig die Alten. Oder eher ein spätbürgerliches »Ich will doch nur spielen«? Die Substanz dürftig, aber selbstbewusst und mit großer Chuzpe präsentiert. Immerhin, eine solche neue Ästhetik hat auch den Vorteil des Austauschs mit anderen Kunstformen, den Vorteil der Öffnung zu anderem, kunstfernem Publikum und den Vorteil, schnell reagieren zu können, etwa auf Politisches. Musik unserer Zeit, mit einer Annäherung an ein paar Komponiermethoden und Formungsprozesse. Das Schlusswort gehört dem Komponisten Wilhelm Flusser. Ich nehme einen leeren Topf und halte ihn unter die Wasserleitung. Damit habe ich dem Topf Inhalt, dem Wasser Form verliehen. Und das nunmehr vom Topf informierte Wasser ist im Topf verstanden worden, statt amorph zu fließen. Wenn's so einfach wäre. 22 Uhr. Die Nachrichten.